Ja, ich würde gerne mit Professor Heinecke anfangen. Dialog im Dunkeln ist ein Welterfolg und ich finde auch das mit Abstand beste Beispiel, woran man Social Entrepreneurship erklären kann oder mit welcher Idee, mit welchen Konzepten Social Entrepreneurship arbeiten kann, nämlich dass man Blinde, also wo wir als erstes natürlich assoziieren Behinderung und was kann man Nettes für die tun und wie kann man diese Behinderten ein Stück weit, wie kann man denen helfen oder sie unterstützen? Und er sagt völlig anders, ich mache etwas, ich denke mir ein Format aus, mit dem die Behinderung zum Vorteil wird. Also die Blinden sind dann gegenüber den Sehenden, wenn es stockdunkel ist, im Vorteil. Und diese Erfahrung für die, in Anführungszeichen, Normalen, ist ein umwerfendes Erlebnis. Professor Heinecke, das hat Sie nicht in Ruhe gelassen und Sie haben eine zweite Idee entwickelt. Umgang mit der Zeit. Wie kann man Zeit, wie kann man Alter anders erfahren? Wie arbeiten Sie? Wie kommen Sie auf solche Ideen? Ja, das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Wie komme ich auf solche Ideen? Eigentlich aus Verzweiflung. Ich meine, die ganze Idee von Dialog im Dunkeln ist eigentlich entstanden aus der Beobachtung, dass blinde Menschen Menschen zweiter Wahl sind. Es hat sehr, sehr eng mit meinem Werteverständnis von Humanität zu tun. Und als ich gemerkt habe, wie wenig eigentlich notwendig ist, um eben die Wahrnehmung auf blinde Menschen zu drehen, indem ich eben diese Dunkelräume ersonnen habe und eben diesen Rollentausch mache, dachte ich mir, okay, das ist genau eigentlich mein Versuch, letztendlich Wahrnehmung zu verändern und Menschen den Raum einzuräumen, den sie verdienen, nämlich in unserer Mitte und nicht am Rande. Also wenn ich gesagt habe, aus Verzweiflung, dann eigentlich schon auch aus einem gewissen Ärgernis heraus, weil ich eben nicht verstehen konnte, warum Menschen, die eben andere Merkmale haben, einfach eher in Distanz mit Distanz betrachtet werden und nicht die gleichen Chancen erhalten wie in dem Kontext eben sehende Menschen. Wir sind ja auf dem Unternehmerkongress. Ich werde oft gefragt, ja, war das vorstellbar, dass ich jetzt also als hier Weltdunkelführer durch die Lande reise? Muss ich sagen, nee, ich hatte keine Ahnung, dass ich Unternehmer bin. Man muss auch nicht unbedingt irgendwie Unternehmertum lernen. Das ist die große Frage, ob man es überhaupt lernen kann. Für mich war das einfach eine Frage eben des inneren, sagen wir, des inneren Appells, des Aufrufs. Und es hat mir letztendlich dann geholfen, das notwendige Geld zu beschaffen, Menschen hinter mich zu bringen, die eben an mich geglaubt haben, um das Ganze jetzt eben dann nach 26 Jahren immerhin noch am Leben zu halten. Auf Ihre Frage, wie komme ich auf solche Ideen? Ich meine, die Ideen, die begegnen immer jedem. Ich meine, das Thema Alter beschäftigt mich eigentlich seit ich 20 Jahre alt bin, ganz genau 23 Jahre alt bin. Ich habe damals angefangen zu promovieren, habe damals die Begegnung mit einem älteren Herrn gehabt, 82 Jahre alt. Ich dachte, als ich angefangen habe zu promovieren, ich könnte die Welt neu erklären, habe da ziemlich, also mit großer Geste erklärt, wie denn die Welt zu begreifen ist. Ich habe in Philosophie promoviert, habe aber dann gemerkt, als ich dann in das Bücherregal guckte, dass also 30 Veröffentlichungen von ihm hinter ihm standen, ich mit meinen 4 läppischen Seiten aber da so ein Bohai gemacht habe, hat für mich eben auch einen Moment des Umdenkens erfordert, dass ich eben wirklich mein Verständnis von Alter und auch von Demut auch geändert habe. Und von diesem Zeitpunkt habe ich mich wirklich also auch alt gemacht. Ich bin dann also im Zwiebeljackett rumgelaufen, mit dem Seitenschälchen drin, bin sehr langsam, habe mich bewegt und dadurch ist das Schöne daran, dass man, wenn man sehr, sehr früh letztendlich alt hat, man sich eben nicht verändert. Das heißt, als ich 30 Jahre alt war, haben sich alle gewundert, dass ich eben 30 war und so eigentlich aussah wie 50 oder wie 60. Heute bin ich 60. Alle sagen, ich habe mich nicht verändert. Das heißt also, es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, letztendlich seine eigene, sagen wir mal, Entwicklungsgeschichte zu verbinden mit Inhalten, die eben auch der Öffentlichkeit dienen. Also ich kann zusammenfassen, ganz, ganz wesentlich intrinsisch, egoistisch getrieben, aber natürlich mit einem Mehrwert für die Gesellschaft. Danke. Noch eine letzte Frage. es wollen ja viele Menschen Gutes tun und Social Entrepreneurship ist sozusagen die Variante des Entrepreneurship, wo es nicht um Gewinnmaximierung geht. Was würden Sie den vielen, die sich mit solchen Gedanken beschäftigen, mit auf den Weg geben? Was sind so die Illusionen, aber wo geht es richtig lang? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist Selbsterkenntnis. Das heißt, ich muss schon wissen, wer ich bin und was ich kann und was ich auch nicht kann. Es ist kein Problem, Dinge nicht zu können, aber ich muss eben Menschen finden, die das können, was ich eben nicht kann. Das heißt, also ich glaube, die wesentliche Kraft, die ein Unternehmer haben muss, ist wirklich Inspiration und vor allen Dingen auch Vertrauen an Menschen geben, die eben genau das können, was ich eben nicht kann. Ich habe nie einen Businessplan gemacht, ich kann es auch gar nicht machen, ich glaube daran nicht. Wenn mir jemand einen Businessplan zeigt, der eben funktioniert hat, den möchte ich gerne mal sehen. Das heißt also, dieses ganze analytische, strategische Denken ist nämlich reine, sagen wir, gymnastische Übungen, um eben zu vorbereitet sein auf die Dinge, die eben dann da kommen werden. Aber meistens kommen sie eben nicht. Aber ich glaube, das Wesentliche ist daran, wirklich sein eigenes Thema zu kennen, diese Wut, diese Verzweiflung, diesen Ärger auch eben auszudrücken, eben auch eine Veränderung dazu beizutragen und dann vor allen Dingen auch ganz, ganz wichtig, eine Form von Gelassenheit zu entwickeln. Das Leben ist nicht planbar. Die Decke fällt hier runter, es sind 1000 zukünftige Entrepreneure, was ob Social oder nicht Social sind, eben dann dahin und das war's dann. Das kann passieren. Das heißt also, Entscheidungen nicht vertagen, hier und heute die Dinge zu machen, die eben zu machen sind und dann vor allen Dingen auch, wenn es eben dann nicht funktioniert, ist es auch nicht schlimm. Also ich habe so zwei, drei, sagen wir mal, Lebensweisen, die über meinem Bett dann hängen und eine ist von Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, wie man weiß, der hat gesagt, ich habe nicht gefehlt, ich habe keinen Fehler gemacht, aber ich weiß 10.000 Gründe, warum es nicht funktioniert. Man kann nicht scheitern. Ganz großer Dank. Cynthia Barconi, Sie sind Amerikanerin, Sie haben Theaterwissenschaften studiert, Philosophie, Sie haben als Tänzerin im Theater gearbeitet und dann haben Sie das aufgegeben und sind Entrepreneurin geworden. Wie kommt das? So, es war nach der Geburt meiner zweiten Tochter und ich wollte einfach was anders machen. Und mir ist einfach beigebracht worden, dass ich alles kann. Ich muss das einfach ausdenken können, dann kann ich das machen. Und das mag sein, dass es vielleicht für mich schwieriger ist als für ihn, aber ich kann das machen. Und ich glaube, das ist auch dieses Selbstvertrauen, die man braucht, um im Endeffekt durch die Wand zu gehen. So wie mein Mann das immer gesagt hat. Ich habe gesagt, was heißt das, durch die Wand zu gehen? Er meinte, na, wenn du ein Marathonläufer bist und du bist so mittendrin und du denkst, ich kann nicht mehr, dann musst du durch die Wand. Und dann kommst du auf der anderen Seite und dann kannst du schon weiter. Sie haben eine Kaffeerösterei gegründet. Sind Sie Expertin für Kaffee? Nein, ich war keine Expertin für Kaffee. Ich hatte eine Idee und ich wollte das umsetzen. Das war in 1994. Jetzt Ende des Monats wird das 21 Jahre her sein. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo es gab kein Internet. Also es gab irgendwie gar nichts. Und ich... es gab auch keinen Kaffeeröster. Es gab im Endeffekt keine Alternative zur industriell gerösteten Kaffeebohnen und zu industriell produzierten Gebäck. Und das ist nicht so sehr, dass ich das Gefühl habe, jetzt habe ich eine Marktnische gefunden. Das können Sie vergessen. Das ist keine Strategie im Endeffekt. Sondern ich hatte einfach ein Verlangen nach gutem Kaffee. Und ich habe gedacht, okay, dann musst du das selber rösten. Und dann, ich fühlte mich ein bisschen wie ein Detektiv. Dann bin ich zur IHK gegangen, da bin ich durch die Telefonbücher gegangen, da habe ich einen Kaffeeröster gefunden in Emmerich, der die Röstmaschinen herstellt. Und so nach und nach habe ich die Sachen gesammelt, die ich bräuchte, um das umzusetzen. Inklusive ein Kredit von der Bank. Wir haben ein Vorgespräch geführt und haben Sie gesagt, die Leidenschaft kommt nicht aus der BWL. Das muss mit mir selber zu tun haben. Ja, also man muss sein eigener Motor sein. Und ich meine, es ist mal schon interessant zu gucken, oh, was machen die anderen, wie machen die anderen das? Aber letztendlich ist es viel wichtiger, dass man sich um seine eigenen Ideen kümmert und auch, wie man das umsetzt, dass man selber prüft, ja, wie sehr will ich das und was muss ich alles tun, um das umzusetzen? Und wenn es anders ist, als ich denke. Und für mich ist es halt immer wieder die Entscheidung, was zu tun, war immer ganz anders, als das letztendlich umzusetzen. Und wenn man anfängt, was umzusetzen, das ist einfach immer anders, als man denkt. Und man muss in der Lage sein, man muss fähig sein, sich darauf einzustellen, um einen Dialog zu finden. Erstmal mit sich selber und dann mit seinen Kunden. Sie haben ja nach der ersten Gründung 3 Jahre später eine zweite Gründung in Berlin unternommen, Bacomis Deli, und Sie haben 4 Kinder. Wie vereinbart sich das? Erstens sind wir alle gesund. Also unsere Gesundheit ist natürlich auch der Ausgangspunkt. Und ich meine, als ich mein zweites Geschäft gründen wollte, bin ich dann zur Hausbank gegangen. Und die Hausbank hat gesagt, nee, Frau Bacomi, wir glauben nicht, das ist der richtige Zeitpunkt. Ich habe gesagt, oh mein Gott, ich habe gedacht, ich habe dieses Geschäft seit 2,5 Jahren geführt und ich weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und da musste ich zu einer anderen Bank gehen. Und die andere Bank hat mich gefragt, aber Frau Bacomi, wieso gehen Sie nicht zu Ihrer Hausbank? Und ich habe gedacht, also es ist immer besser, wirklich die Wahrheit zu sagen. Ich habe gesagt, die Hausbank glaubt nicht, das ist der richtige Zeitpunkt. Und ich glaube, dass die Hausbank falsch liegt. Da haben sie gesagt, okay, dann, wir glauben an Sie. Machen Sie mal. Ja. Und wie ich das, ja. Und ich glaube auch, dass es dieses an sich selber Glauben, das ist ein ganz wichtiger Ausgangspunkt. Und wie ich das mit meiner Familie vereinbare, ich will das auch so machen. Ich möchte das machen. Ich weiß, dass ich ein gewisses Potenzial habe. Und ich weiß, dass mein Mann und die Kinder und wir haben alle ganz viel Potenzial. Und ich bin aber auch die Einzige, die das umsetzen kann. Und ich habe mir das schon vorgestellt, dass ich auch in der Lage bin, ein Geschäft zu haben und meine Ideen umzusetzen. Und das für mich schließt nicht aus, auch eine Familie zu haben, die auch gesund ist und gut betreut ist und denen es auch gut geht. Aber man muss das wollen. Und wenn man das möchte, es stimmt schon, man findet einen Weg. Sie haben zwei... Sie haben 2 Unternehmen gegründet, Sie haben 4 Kinder und dann haben Sie noch 5 Bücher geschrieben. Und ich habe aus dem Interview mit Ihnen aufgeschrieben, ich habe das Potenzial gespürt. Ich habe gespürt, dass ich die Kraft dazu habe. Mhm. Können Sie das ein bisschen beschreiben? Also eigentlich habe ich jetzt gerade mein 6. Buch fertig geschrieben. und auf jeden Fall habe ich jetzt mehr Bücher als Kinder. Und das hat mich irgendwann mal auch gefreut. Ja, das ist, ich merke eigentlich, oder irgendwann mal habe ich gemerkt, umso mehr ich tue, desto mehr Energie habe ich. Und das ist ein bisschen anders, weil ich habe immer gedacht, oh, ich will mich nicht vorausgeben, ich will nicht müde werden. Und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, aber das bist du doch gar nicht. Umso mehr du tust, desto mehr hast du davon. Und umso mehr ich investiere, desto mehr habe ich, desto mehr Energie, desto mehr Ideen habe ich. Und das ist ein positiven Teufelskreis, kann man halt sagen. Es ist einfach, ich fühle mich sehr inspiriert. Also wenn ich die Inspiration nicht hätte, würde ich meine Arbeit nicht umsetzen können. Und ich stelle fest, dass ich von sehr vielen verschiedenen Sachen inspiriert bin. Ob das, ich glaube, dass die Herausforderung mich inspiriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, als ich studiert habe und immer an verschiedenen Institutionen war, Ich glaube, dass keiner so wirklich wahrgenommen hat, was für ein Potenzial ich habe. Und ich wusste das aber. Und ich wusste, für mich war das in dem Fall ganz wichtig, ganz weit wegzugehen von meiner Familie oder von den Sachen, die mich von außen definiert haben. Und so bin ich dann nach Berlin gekommen. Fantastisch. Das ist Potenzialentfaltung. Konstantin Brembas. Brembas. Griechischer Name. Sind hier in Deutschland zu Hause, haben eine Internetapotheke aufgebaut. Ich habe sie besucht und ich war erstaunt. Sie haben ein Stück Logistik aufgebaut, was also ich so noch nie gesehen habe. Wir sind ja mit der Tee-Kampagne auch ein bisschen Logistik und so. Aber er hat ein System, da kommen alle Produkte, die er bezieht aus pharmazeutischen Fabriken oder woher, werden da hineingeworfen im wahrsten Sinne. Und dann gibt es Sensoren, die drehen das so lange, bis man es lesen kann, bis irgendein Computer das lesen kann. Und dann so ähnlich geht es auch wieder auf der anderen Seite raus. Und ich hatte sowas noch nie gesehen, konnte mir auch nicht vorstellen, dass man Logistik so machen kann. Und dachte, er sei Informatiker oder Logistiker oder zumindest irgendwie ein hochkarätiger Technologe. Das sind sie aber alles nicht, sie sind Apotheker. Wie ist das alles entstanden? Wie kommt man als Apotheker zu einer so fantastischen Logistik? Es geht nicht nur um Logistik bei uns. Ich wusste, dass Sie da begeistert sein werden. Ich habe auch viele Jahre versucht, Sie zu uns zu ziehen, weil ich immer gehört hatte, Versand wäre nichts für Sie. Deswegen, als Sie gekommen sind, hatten Sie wirklich kullergroße Augen, was Logistik angeht. Aber im Grunde genommen ist es nur ein ganz kleiner Baustein bei uns als Versandapotheke. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also seit 10 Jahren ist ja Versand erlaubt in Deutschland. Und damals, als der Versand erlaubt wurde, dachte ich mir, ui, toll. Ich kann das, was ich als Apotheker kann, eben schon nochmal verändern und auf eine andere Stufe stellen. Was ich eigentlich vorhatte, war eben halt etwas zu entwickeln, was es vielleicht noch nicht gibt, nämlich eine hohe Qualität zu bieten, tolle Beratung zu bieten und vieles mehr. Was ich nicht wusste, war, was dieses Logistik bedeutet. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Auch noch heute müssen mir meine Söhne helfen, wenn es um irgendwelches Technisches geht. Also ich staune selber und ich bin auch nur ein Teil des Ganzen. Also eines der wichtigen Dinge war, dass ich die richtigen Leute auch gefunden habe, schon aus dem Keller heraus und sie motivieren konnte, alle noch heute da, die mir eine Logistik hingestellt haben, die wirklich großartig ist und auf die wir auch sehr stolz sind. Das andere ist aber, dass wir eben auch Qualitätsführer sind und da fragt man sich, Aspirin ist überall gleich, aber Qualität ist schon nochmal etwas anders. Also unsere Apotheker, und wir haben einige, 7 Stück davon, beraten 10 Minuten am Telefon. Wir haben die Homöopathie mittlerweile über 2000 Heilpraktiker, die bei uns bestellen. Das bedeutet, gerade Nische, gerade tolle Produkte, dieser große Blumenstrauß, zu dem zum Beispiel auch Ihre Produkte dazugehören, konnten wir mit aufnehmen, denn es geht nicht nur um Verkauf. Also Verkauf ist nicht alles, sondern eben sehr, sehr viel mehr. Und etwas, Herr Professor Heinicke, also unser Businessplan ist sehr wohl aufgegangen, vielleicht der erste, und zwar so gut, dass uns damals alle Banken herausgeworfen haben. Es war im 3-Jahres-Plan 5.000 Euro daneben, das war wie Nostradamus. Aber einen Businessplan hinzustellen, ist tatsächlich so ein bisschen Hexerei, kann auch mal aufgehen, ja. Ja. Also normalerweise denkt man ja bei Internetapotheke, die unterbietet die Preise von den anderen. Sie haben eigentlich Internetapotheke neu erfunden, anders gewendet. Bei Ihnen ist die Beratung im Vordergrund, die man in einer normalen Apotheke oder im Normalfall nicht so bekommt. Sie haben 7 Apotheker als Berater. Rechnet sich das? Also im ersten Moment rechnet sich das gar nicht, aber wenn man sich vorstellt, dass bei uns nicht nur Gespräche 10 Minuten lang dauern, sondern auch die Warenkörbe entsprechend sehr groß sind. Also die Leute möchten gerne eine Stimme haben. Sie vertrauen also nicht nur dem Internet, sondern tatsächlich einer Person am Telefon. Und wir haben genauso viele Stammkunden wie auch die Apotheke um die Ecke. Nur bei uns sind die Nummern etwas größer. Also wir haben im Mai unseren 1 Millionsten Kunden gehabt. Es ist also keine kleine Apotheke tatsächlich mehr, sondern die Leute, die bei uns dann bestellen, wissen, dass sie eben halt ganz tolle Leute am Telefon finden. Und es sind nicht nur die Apotheker, sondern alle anderen sind auch gut ausgebildet und sind aus dem pharmazeutischen Bereich und sind alle im Haus. Das war mir vom ersten Augenblick sehr wichtig. Sie haben ja gesehen, dass alle Abteilungen im Haus sind und ich wusste als Apotheker noch nicht mal, wie man Marketing schreibt oder was es noch für so Möglichkeiten gibt. Das ist alles dort entstanden in unterschiedlichsten Abteilungen, selbst die Buchhaltung, das hatten Sie ja gesehen. Es gibt ja sehr viele Schummler im Internet, auch das mussten wir in den ersten 3 Jahren überleben lernen. Auch das ist eine Kunst für sich, die man im Vorfeld gar nicht weiß. Also ich wusste tatsächlich nicht, auf was ich mich eingelassen habe. War sehr euphorisch, aber ja. Vielleicht eine letzte Frage dazu, ein bisschen auf ein aktuelles Thema anspielend. Deutsche Kultur und man kommt in ein Umfeld, das ja doch anders bürokratisch ist und man kommt in eine andere Kultur. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, als Entrepreneur aktiv werden? Sie meinen jetzt meine Kultur zu Hause oder meinen Sie die in dem Unternehmen? Also ich habe versucht, beide Kulturen miteinander zu mischen. Ja. Also ich bin ja selber als Grieche hier aufgewachsen und denke, dass wir Griechen auch ein bisschen verrückt sind, das wissen ja alle. Und gleichzeitig mit dem wirklich strukturierten, was es hier gibt, zusammenzuführen, ist eine wirkliche Herausforderung und eins der Dinge, die mir am meisten tatsächlich Spaß machen, denn wir haben allein aus 11 Ländern bei uns Mitarbeiter, da ist der Russe dabei genauso wie der Pole und das ist eben auch eine Stärke, die ein Team haben kann, um kulturelle Dinge wirklich zu vereinen und ich bin auch froh, dass ich auch schon ein paar Griechen mittlerweile bei uns habe. Ganz großer Dank. Katja Olinauber, also wir reden von Silicon Valley und Technologie und wie sich die Welt ändert und ein großes Problem ist, wir bewegen uns viel zu wenig und das ist vielleicht ein wichtigeres Problem als die nächste Smartphone-Variante und deswegen fand ich das so wichtig, dass Sie bei uns im Moment zur Verfügung stehen. Sie haben sich dieses Themas Bewegung angenommen und überlegt, wie kann ich unternehmerisch, also mit neuen Ideen, mit ungewöhnlichen Ansätzen, vielleicht etwas erreichen, was man durch nur Appell an die Disziplin, wir sollten uns mehr bewegen, nicht erreicht. Sie haben aus Ihrer eigenen Situation, Mutter, überlegt, was kann ich tun, was kann ich für diese Situation, in der Mütter sind, Kinder herum, nicht Zeit ins Fitnessstudio zu gehen, vielleicht auch nicht das Geld, sowas für alle erreichbar zu bezahlen. Und dann haben Sie sich etwas ausgedacht und wie fing das an? Woher haben Sie den Mut zu sagen, da gibt es alle diese hochkarätigen Fitnesssender und jetzt komme ich, Katja, und mache da was anderes? Also ich muss vielleicht vorausschicken, komme ich aus dem Marketing, also ich bin in der Kommunikation zu Hause, habe in der Automobilbranche gearbeitet, im Produktmanagement und Customer Service etc. Und da ist natürlich das ein weiter Sprung zu Lauf Mama Lauf, einem Outdoor-Fitness-Anbieter für Mütter. Jetzt ist die Frage, warum habe ich das überhaupt gemacht? Sie hatten es vorhin so schön gesagt, da muss es irgendwie einen Schmerz geben, das muss irgendwie wehtun oder man muss so eine Erkenntnis haben, ey, da muss noch mehr gehen. Und so war es letztendlich auch bei mir, dass ich einfach festgestellt habe, dass die Mütter, wenn sie Kinder haben, sich unheimlich aufreiben für die Kinder und alles Mögliche machen, Babyschwimmen, P-Kip, Massage, sonst was, aber sich selber einfach vergessen. Und es gibt diese wunderbare Analogie, wenn wir im Flugzeug sitzen, werden wir immer informiert, im Falle eines Notfalls, bitte Erwachsene erstmal die Sauerstoffmasken aufsetzen und dann den Kindern helfen. Ja? Und ich denke, das vergessen junge Mütter, die reiben sich halt für die Kinder so auf. Und deswegen war es uns ein ganz tolles Anliegen, etwas für Mütter zu machen, damit die Outdoor trainieren können und halt nicht ihr Kind abgeben müssen, sondern es mit in den Park bringen können. Ja, also das heißt, das Kind ist dabei, es findet draußen an der frischen Luft statt und es ist wirklich etwas, wo die Frauen etwas für sich tun können. Nun scheitert das ja oft so an der Disziplin oder man nimmt sich das vor und dann macht man das ein paar Mal und dann hört das auf. Was war der Punkt, was war der Kick in Ihrem Konzept, dass Sie es schaffen, dass die Mütter dabei bleiben? Ist es nur das Format, dass man in den Park geht? Andere gehen auch in den Park. Was, es muss irgendetwas Besonderes an Ihrem Konzept sein. Ja, also ich bin ein ganz großer Befürworter, dass man sehr im engen Kontakt mit der eigenen Zielgruppe ist, weil es gibt eine Menge Leute, die irgendwas auf die Beine stellen wollen und gründen wollen und das möglicherweise auf der grünen Wiese machen und sich dann wundern, dass keiner kommt und das Produkt kauft oder die Dienstleistung in Anspruch nimmt. Und ich glaube, wir sind sehr, sehr eng im Kontakt mit den Frauen, die zu uns kommen und wir sehen und hören, was die wollen. Und wir haben ja angefangen, Lauf Mama Lauf, als Anbieter von Kinderwagenfitness. Jetzt wurden natürlich die Kinder irgendwann größer, die Mütter sind wieder arbeiten gegangen und da war klar, okay, dann muss jetzt der nächste Schritt kommen. Haben wir Mama macht mehr Kurse angeboten für Berufstätige. Dann kam die Frage, ich bin mit dem zweiten Kind schwanger. Haben wir unser Produkt weiterentwickelt, ganz schön Schwangerkurse. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis, dass man einfach gut zuhören muss, wie die Zielgruppe tickt, welche Bedürfnisse sie haben, welche Schmerzen oder wie man ihnen ihren, ich sag mal, Job leichter machen kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis. Ansonsten, glaube ich, geben wir uns einfach Mühe, Top-Training anzubieten und eine sehr gute persönliche Betreuung. Also ein Jahrhundertthema Bewegung. Das geht so schnell nicht weg. Und nee, also ich habe schon so im Witz gesagt, wir müssen uns dann langsam den Menopausenfrauen zuwenden, wenn unsere Zielgruppe immer älter wird. Also wir haben auch schon Ideen wie Lauf Oma Lauf, Lauf Papa Lauf. Also da ist noch Luft. Sie sehen vier Beispiele, wie man Entrepreneurship machen kann. Kann man eine Menge von lernen. Nehmen Sie es als Vorbild.